Wien 2, Glockengasse 23. Wohnung von Sigmund und Cäcilie Gutfreund. Die Eltern meines Vaters hießen Sigmund und Mathilde Gutfreund. Cäcilie war seine zweite Frau. Mein Großvater war Graveur. Er hatte ein eigenes Geschäft im 19. Bezirk. Auf dem Foto, circa aus dem Jahre 1910, sieht man von links nach rechts meinen Großvater Sigmund, meinen Vater Heinrich, meine Tante Bessie, meinen Onkel Paul und meine Großmutter Mathilde. Kurt Gutfreund, Chicago, USA.